weiß auch nicht. Irgendwie kommt auch immer alles zusammen. Und dann ist auch noch das Chirping. Dein Leben ist daneben, du kommst nicht mehr klar. Hast viel zu reden, aber keiner mehr da. Du denkst, es kann nicht schlimmer kommen. Richtig geht's jetzt erst los, das Bett wiegt schwer wie Tonnen. Oh man, ich hab ein schönes Pink. Oh man, ich hab ein schönes Pink. Oh man, ich hab ein schönes Pink. Oh man, ich hab ein schönes Pink. Dein Kerl hat dich verlassen und dein Hund überfahren. Er kam in Abfall, als die Nachbarn ihn sah. Ein Schreiben kommt von der Kommerzbank. Sie haben bei uns 28.000 Schulden und jetzt bist du blank. Oh man, ich hab ein schönes Pink. Oh man, ich hab ein schönes Pink. Oh man, ich hab ein schönes Pink. Oh man, ich hab ein schönes. Just make.